Ja, ich möchte gerne Antwort geben auf eure Fragen. Die Firma, mit der ich seit 16 Jahren zusammenarbeite, hat ein Unternehmen gekauft und es handelt sich um eine Firma, die aus einem wissenschaftlichen Auftragslabor hervorgegangen ist. Das Auftragslabor hat begonnen, Eigenforschungen zu machen, also Grundlagenforschungen zu betreiben. Und diese Wissenschaftler haben sich mit Kollagen und Hyaluron haben darüber geforscht und dabei ein Golden Nugget entdeckt. Wenn wir von diesen beiden Faktoren sprechen, sprechen wir von den zwei größten Faktoren im Alterungsprozess. Also wenn wir auf die Welt kommen, sind wir so knackige Babys und wir haben ganz viel Hyaluron im Körper und deshalb bestehen wir zu dem Zeitpunkt auch aus fast 80% Wasser. Denn Hyaluronsäure hat die Fähigkeit, bis zum Tausendfachen des Eigengewichtes Feuchtigkeit zu speichern. Wenn wir von Kollagen sprechen, dann sprechen wir von einer Matrix aus Aminosäuren. Und Kollagen ist ein großes Protein. Und diese Matrix wird aufgebaut bis circa bis wir so circa 30 Jahre alt sind. Und dann beginnt der sukzessive Abbau. Und man nennt es auch den Alterungsprozess. So, zurück zu den Forschern. Die haben klinische Studien gemacht und haben das, was sie entdeckt haben, in den Wirksamkeitsnachweis gegeben. Der muss erbracht werden, um die Bedingungen für die Zulassung zu erfüllen. Und der Chef des Labors hat die Forschungsergebnisse seiner Tochter übertragen und gemeinsam haben sie eine Firma gegründet und aus den Entdeckungen ein Produkt gemacht. Und dieses Produkt hat jetzt 37 klinische Studien durchlaufen und ist inzwischen geschützt durch 7 Weltpatente. Das Produkt hilft den Menschen, wenn sie Gelenkbeschwerden haben, wenn sie Alterungsprozesse haben an Knochen, Gelenke, an Muskeln, aber auch Haut, Haare, Nägel, an den Augen, am Zahnhalteapparat, Zahnfleisch und Blutgefäße. Und klinische Studien haben gezeigt, dass 90% aller Anwender bereits nach einem Monat deutlich mobiler werden und viele nach 3 Monaten ihre vollständige Beweglichkeit wieder erlangt haben. Also kannst du dir vorstellen, was das für eine Lebensqualität für diese Menschen bedeutet, wieder wandern zu können, dass sie wieder Tennis spielen können, Golf spielen können oder ihre Enkelkinder auf den Arm nehmen können. Aber diese Produkte bieten den Menschen noch weitere Alternativen. Bisher konnten diese Menschen mit diesen Beschwerden eigentlich nur die Zähne zusammenbeißen, Hyaluron spritzen lassen oder sich operieren lassen. Und seit 2010 ist dieses Produkt in den USA auf dem Markt mit 7 weltweiten Patenten und ganz vielen Auszeichnungen und Preisen und auch immer mehr in Talkshows in Amerika. Also zuerst wurde das Produkt nur über die kalifornischen Beauty Docs vermarktet und später kam auch eine Netzwerkkomponente dazu.